Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 557, ein buntes Treiben. Die Themen waren die Woche sehr knapp gehalten. Nicht viel hat mich interessiert. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich ein bisschen abgelenkt war durch die Pi-Geschichte. Pi 400 ist eingetroffen. Ja, in der Rios-Wochensicht habe ich davon genug erzählt. Und Pi Day war ja auch noch die Woche. Ja, Wahnsinn. Und von daher, ja, alles Pi. Dennoch habe ich mich bemüht, in der Tech-News-Welt was zu finden, was interessant war und Android betrifft. Und letztendlich habe ich ein paar Sachen gefunden, die sehr interessant sind. Ja. Wie könnte es auch anders sein? Ne? Also ich meine, ich habe schon mehr Schwierigkeiten gehabt mal, ne, eine Woche. Aber, naja, es ist so von der Menge her nicht ganz so viel. Naja. Das OnePlus 9 oder OnePlus 9 oder wie auch immer, ja, das hat vor allem damit Schlagzeilen gemacht, dass es angeblich wohl kein Netzteil drin hat. Ich glaube, ich muss das Mikro ein bisschen leiser stellen. Sorry, Leute. So, mal gucken, wie es jetzt ist. Es ist ziemlich schwierig. Oh je. So, jetzt mal. Sorry. Es ist schwierig als hier mit dem Mikro. Ja. So, gehe ich ein bisschen weiter weg. So, jetzt müsste auch gehen. Ja, das ist immer hier sehr empfindlich, das Mikro. Und manchmal gibt es da Schwierigkeiten. So. Das hat hauptsächlich deswegen Schlagzeilen gemacht, das OnePlus 9, weil eben der Charger, also das Ladegerät, nicht dabei sein sollte. Ich meine, das sind solche Sachen, das war so wie mit den 3,5 mm Klinkensteckanschluss, wobei das war noch einigermaßen verständlich, ja, schließlich, wenn man normal Kopfhörer hat, ja, Ohrstöpsel oder sonst irgendwas und hat keinen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, dann muss man tatsächlich einen sogenannten Dongle nehmen, also da die Welt zum Einsturz kommt, aber ja, es ist schon nerviger, ja, so. Aber das mit dem Netzteil, das konnte ich eigentlich gar nicht so weit nachvollziehen. Warum das so viel Aufsehen erregt hat. Okay, gut, ja. Es war mal wieder, ne, Apple macht was und die anderen müssen was nachmachen. Aber ansonsten muss ich dann nur sagen, so whatever, ja. Also mir doch egal. Ne? Okay, ich habe hier 20 Netzteile rumfliegen, ungelogen, ja, wirklich ungelogen, 20 Stück mindestens sind das, ja, bestimmt noch mehr. Und an allen Ecken und Enden fliegen hier die Dinger rum und liegen da nutzlos rum. Aber die Meldung war, es ist doch eins dabei. Ja. Immerhin kann man dann auch das Gerät so laden mit der Geschwindigkeit, die es angedacht hat, weil das ist ein bisschen problematisch hier mit diesen neuen Ladegeschwindigkeiten. Wenn man die maximal ausnutzen will, braucht man auch ein Netzteil, das diese Leistung liefert. Und es gibt ja verschiedene Lademethoden sozusagen. Klar, standardmäßig mit einem normalen dummen Kabel, ja, kann man immer hier mit so einem 2,4 Ampere laden, 5 Volt, kein Problem. Nur wenn es dann schneller gehen soll, dann braucht man eben auch entsprechend die passenden Netzteile dazu. Also von daher ist es auch nicht so schlecht, dass es dabei ist. Letztendlich läuft es bei mir so, ja, diese Schnellladenetzteile, die habe ich eigentlich nie gebraucht. Ich lade immer an meinem Standard-Ladenetzteil, das habe ich mir für ein Apple und ein Ei, ja, wie es so schön heißt, bei AliExpress mal bestellt. Ja, das ist ein Multicharger mit 8 Ports und dann habe ich hier noch keine Ahnung, wie die Marke heißt. Irgendwas, schon bekanntere Marke, aber egal. Mit 4 Ladeports, maximal 2,4 Ampere. Und wisst ihr was? Damit lade ich jedes Gerät, weil so eilig habe ich es nicht. Also egal, was für ein Gerät, die sind alle damit dran. Auch die USB-C-Geräte, einfach mit dem entsprechenden Kabel, zack, fertig. Kein Stress. Gut. Stress gibt es vielleicht, wenn man auf ein Honor View 20 Update wartet, mit Android 11. Ja. Dennoch, es ist gleichzeitig positiv und negativ, was diese Woche bekannt wurde, nämlich es gibt jetzt das Honor View 20 und Honor 20 Update, ja, Magic UI 4.0. Wow! Cool! Ich bin echt dankbar für Honor für diese Sache, dass es jetzt eben auch das gibt für das Honor View 20. Hier für mein Honor View 20, das ich jetzt ja schon, ja, sagen wir mal, geraume Zeit habe. Wie lange ist es jetzt eigentlich her? Im April sind es, glaube ich, 2 Jahre, genau. Ich glaube, 2 Jahre. Schon wieder 2 Jahre. Das ist der Wahnsinn, ja, genau. Und von daher, ja, man kann ja zufrieden sein und jetzt kommt dafür noch ein neues Update. Aber, und jetzt kommt das Aber. Dieses Magic UI 4.0, das dasselbe ist wie EMUI 11, also von Your Way, ja, das basiert nicht auf dem Android 11, sondern, so berichtet es zumindest GSM Arena, auf Android 10. Das heißt, es gibt kein Android 11 Update. Das wurde ja zuerst fast als gesichert angesehen. Ich habe das auch so, glaube ich, ganz selbstbewusst ja in einer News-Sendung, News-Meldung gesagt. Ja, das kommt mit diesem Android 11. Aber nein, so ist es nun eben mal nicht. Und das heißt auch, es stellt sich die Frage, wieso das ist. Läuft da dieses Android 11 nicht drauf, nicht zufriedenstellend drauf? Es gab ja, soweit ich weiß, auch eine Beta-Version mit Android 11. Die wird offenbar nicht umgesetzt. Sehr, sehr seltsam. Auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, dass es einfach die neue Version, übrigens die Nummer 1100138, ja, gibt. 1,84 Gigabyte Update ist das. Also richtig mächtig. Und damit hat man dann eben die neue UI drauf. Ehrlich gesagt, mich stört es nicht ganz so arg, dass es kein Android 11 gibt. Ja? Und zwar deswegen, weil es immer schwieriger wird für Programme per Sideload zu nutzen. Und das ist etwas, was ich natürlich gerade beim Honor View 20, wo man immer noch nicht genau weiß, wie sieht es denn aus in Zukunft mit der Google Play-Unterstützung, wobei, ehrlich gesagt, ich sehe da keine große Veränderung mehr kommen. Ja, ich warte da schon seit vielen, vielen Monaten drauf, dass das, was gedroht wurde von der amerikanischen Tech-Presse, durchgesetzt wird und nichts passiert. Es gibt nach wie vor Updates, es gibt ganz normal Zugang zum Play Store und so weiter und so weiter. Ich denke, das wird sich auch nicht mehr ändern beim Honor View 20. Ja. Aber dennoch, ich möchte meine Programme komfortabel per Sideloading auch von Android und so weiter installieren können. Und das wird mit Android 11 zunehmend schwieriger. Bei Android 12 soll es sogar so schlecht machbar sein, dass es kaum noch relevant ist. Und das ist natürlich eine negative Sache für mich. Also von daher, egal jetzt. Ich finde es schon immerhin besser, eine neue Oberfläche zu haben, die neuen Funktionen, die diese Oberfläche bietet, eben auch mitzubekommen und dafür kein Update im Hintergrund. Ehrlich gesagt, was soll's? Mit diesem Update, wo ich mal davon ausgehe, dass das letzte große Update wird von dem Honor View 20, wird man noch gerüstet sein für die nächsten Monate. Von daher kann ich es ruhig angehen lassen mit dem Kauf eines neuen Smartphones und mir das vielleicht auch noch als Zweitgerät halten. Ja, da lasse ich mir alle Optionen noch offen. Gucken wir mal, wie sich das dann entwickelt. So, Dann gehe ich mal weiter. Und zwar das IQ Neo 5 wird ein ganz interessantes Gerät werden mit einem 120-Hertz-Screen, ja, das am 16. März übrigens, also morgen, erscheinen soll. Und eine 1000-Hertz-Touch-Sampling-Rate. Ja, Hauptsache, ne? Touch-Sampling-Rate hoch. Ansonsten, das Display mit 1300 Nits, ich weiß nicht, wen die da blind machen wollen. Also, keine Ahnung, vielleicht kann man sich das dann an die Corona-Schutzmaske halten und dann sind die Viren getötet bei dieser, bei 1300 Nits. Das ist ja verrückt, sowas. Wer braucht denn das? Aber okay, was soll's, ne? OLED-Screen, 120 Hz Frequenz, habe ich schon gesagt. Es werden Versionen kommen mit 12 GB RAM. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ein Snapdragon 870 Prozessor, was mich ein bisschen wundert, wird dort eingesetzt werden. Preis müssen wir mal abwarten, aber ich meine, kann man erwarten, dass es nicht ganz so teuer wird bei den IQ-Modellen. Ja, Samsung Galaxy S21 hat einen neuen Rekord aufgestellt, Leute. Einen neuen Rekord. Noch nie wurde ein Samsung Galaxy-Gerät so oft verkauft. Der Wahnsinn innerhalb des Zeitraums. Und damit wird eben Samsung mal wieder bestätigt. Machen offenbar alles richtig. Ja, ich sag mal so, der Markt, die Menschen sind selbst schuld, wenn sie abgezockt werden. Ja, ganz klar. Ehrlich gesagt, ich würde es als Firma genauso machen. Wenn ich mein Gerät für 2.000 €, für 1.000 € verkaufen kann, ja, dann würde ich es für 1.000 € verkaufen. Kann ich es für 1.500, dann würde ich es für 1.500 verkaufen. Ja. Warum sollte ich ein Gerät, auch wenn es mich wesentlich weniger bei der Produktion her kostet, warum sollte ich ein Gerät dann für weniger verkaufen? Ja. Die Leute kaufen es ja. Ja. So, von daher macht Samsung alles richtig. Ja. Ich bin froh, dass es noch andere Anbieter gibt, die bessere Leistung für weniger Geld bieten. Ja, definitiv. Für viel weniger Geld, für weniger als die Hälfte. Ja, aber man sieht, der Name macht's. Und mittlerweile, offenbar, ja, kann Samsung genau wie Apple etwas auf den Markt werfen und kann dafür richtig Kohle verlangen. Ohne dass die Menschen hinterfragen, ob es vielleicht nicht günstigere Alternativen mit besseren Leistungsdaten gibt, weil, ne, es ist ja ein Samsung. Es ist ein Samsung. Ich könnte jetzt natürlich lange darüber nachdenken, warum das so ist. Wird es vielleicht vom Fachhandel her besser angepriesen? Ja, ist das so die Nummer sicher? Ne? Wenn man irgendwo hingeht, kriegt man dann gleich ein Samsung hier empfohlen. Na, das neue Samsung, ne? Das S21, ja, super hier, ne? Klasse. Mag durchaus sein. Aber letztendlich sollten ja die Kunden entscheiden und das machen sie. Und von daher muss man die Schuld an diesem Erfolg den Kunden eben ganz klar geben. Übrigens, auf dem Markt momentan ist ein bisschen was im Umbruch. Ja, also im vierten Quartal 2020 hat sich da einiges abgezeichnet, was sehr bemerkenswert ist. Apple kann offenbar profitieren von dem, ja, sagen wir mal, von einem stärkeren Verlust Marktanteilen von Huawei. Ja. Denn da sind die Zahlen deutlich nach oben gegangen. 23,4% im vierten Quartal Marktanteil. Das ist wirklich heftig. Samsung 19,1%, Xiaomi 11,2%, Oppo 8,8%, Huawei 8,4% und der ganze Rest 29,1% zusammen. Und von daher ist Samsung jetzt die Nummer 2, gefolgt von Xiaomi. Ja. So sieht das aus. Markt geht's eben rund, aber bei den Kunden ist Samsung eben sehr, sehr, sehr beliebt und hat da eben alles ja, so richtig gemacht, wie man das wohl erwarten kann. Lenovo Legion 2 Pro ist jetzt raus ja, mit einem SD 880. Man ist es schon draußen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann es noch nicht holen. Man kann es noch nicht kaufen. Aber es ist offiziell jetzt vorgestellt worden von Chen Jing, der General Manager von Lenovo. Und der gibt hier einen Ausblick, was man erwarten kann. Eben, wie gesagt, dieser Snapdragon 888 mit 16 GB RAM. So sieht es aus. Und das ist ja ein ausgezeichnetes Gaming-Smartphone und das ist jetzt auch bei Geekbench gelandet und hat mal kurzerhand 3779 Multicore-Score gelandet, was natürlich ausgezeichnet ist. Und damit wird es eins von den performanteren Geräten werden auf dem Markt. Mit 16 GB wird da sicherlich einiges an Power, an Vorteil eben beim Gaming sich zeigen. Und ja, ob da 5000 mAh Akku da ausreichend ist, für das eine längere Zeit zu nutzen als Gaming-Smartphone, wird man dann eben auch erst sehen. Aber ich schätze mal, es wird ganz okay sein. Ist ja irre. Also ich muss schon sagen, das gefällt mir. Mir gefällt das. Ja. Also jetzt schon 16 GB RAM, so wie ich das auch vorhergesagt habe mit den Geräten hier. 12 GB RAM sollten es ja schon sein, eigentlich. Ja. Wenn man das in den nächsten paar Jahren noch nutzen möchte. Die 16 GB sicherlich im Moment ein bisschen overpowered. Aber ich sage es ja immer, overpowered Gerät kaufen. Lange dran erfreuen, denn nämlich overpowered heute ist normal übermorgen. Ja. So sieht das aus, ne? Die sonstigen technischen Daten sind wohl noch nicht rausgehauen worden, aber das dürfte wohl nicht mehr lange dauern, weil Asus hat ja auch das Republic of Gamers Phone 5 jetzt offiziell gemacht und offiziell vorgestellt. Und die gehen sogar noch einen Schritt weiter, ja, in der Ultimate Edition, ja, ich sag gleich noch was dazu, in der Ultimate Edition bringt das Gerät 18 GB RAM mit sich. Also da hat man wirklich sehr, sehr stark auf diese Power gesetzt. Es gibt 12 GB, 16 GB und eben diese ultimative Edition mit 18 GB RAM, 256 GB Storage jeweils. Und ja, ich bin auch hier positiv überrascht davon, was hier gezeigt wurde. 6,78 Zoll Display, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 20,4:9 Widescreen Aspect Ratio, ein Samsung Panel. Hier hat man gesagt, nee, 800 Nits reicht schon für einen zu blenden. 300 Hertz Touch Sampling Rate, mehr als ausreichend. Ja. Und HDR 10 Plus. Und ich denke mal, das ist ganz gut kühler. In Form von einem Aero Active 5 Cooler. Der kann hinten dran gesetzt werden an das Gerät. Das Gerät ist so konzipiert, dass man das machen kann und dann werden bis zu 10 Grad die Temperatur verringert. Und das kann schon einiges bedeuten, denn dann regelt das Gerät überhaupt nicht runter und man kann mit voller Leistung zocken, ja. Was eben gerade in den nächsten Monaten bestimmt sehr, sehr interessant wird. Es kommen immer mehr Games raus, die unglaublich viel Leistung fordern. Das sehe ich übrigens hier immer daran. Mein Honor View 20 kann da durchaus mitziehen noch, ja, bei den meisten Games. Aber ich merke dann, wie schnell der Akku leer wird, denn dann schaltet sich der GPU-Turbo mit ein, ja, und dann kriegt man das Gerät trotzdem super guten Akku, der normalerweise 2 Tage hält, kriegt man auch ganz, ganz schnell in 5, 6 Stunden leer. Ja, kein Problem. Dann wird es aber auch richtig warm, das Teil. Als Kameras kommen hier dann eine Ultraweitwinkelkamera zum Einsatz, 64 Megapixel, eine 13 Megapixel Kamera und eine Makro Kamera ebenfalls. LED-Flash ist drin und eine 24 Megapixel Front-Facing-Kamera für Selfies und Videotelefonie. Das RGB-Logo ist wunderbar und schön, gut gemacht hinten. Und das könnte das perfekte Phone sein, wenn es nicht am Preis hängen würde. Asus, ich habe eigentlich gedacht, Asus würde da ein bisschen, naja, sagen wir mal, entgegen den Trend momentan schwimmen. Ja, weil Asus ja eigentlich auch bekannt ist dafür, dass auch günstige Sachen machen. Ne? Aber, also, Leute, es fängt an mit einem Gerät, mit einer Version, die ich noch nicht mal aufgezählt habe, weil sie einfach meiner Meinung nach gar nicht als Gaming-Phone in dem Sinne dienen kann. Und zwar die Version mit 8 GB Hauptspeicher und 128 GB Storage. Das ist kein Gaming-Phone, das ist ein normales Gerät mit minimaler Ausstattung für heutige Anforderungen im oberen Segment. Und das Ding kostet 800 Euro. 800 Euro. Das ist, also ich muss schon sagen, das sind diese Sachen, wo ich auch sage, bei Samsung, also wer das kauft, hat nicht richtig recherchiert. Ja, man kriegt da Besseres, ja, wesentlich Besseres für deutlich weniger Geld. Die Hälfte, um genauer zu sein, mit doppeltem Arbeitsspeicher, Entschuldigung, mit doppeltem Storage, ja, immerhin die gleiche Menge Arbeitsspeicher. Also so ist das nicht. Für 900 Euro gibt es dann die 12 GB-Version mit 256 GB Storage. Das lasse ich mir noch einigermaßen dann gefallen, nämlich eben hier mit diesen Leistungsdaten ist es okay. Allerdings 900 Euro ist eben auch nicht okay für diesen Preis. Die Version des Asus ROG Phone 5, jetzt müsst ihr genau aufpassen, mit 16 GB RAM, 256 GB Storage ist 1000 Euro. Aber Leute, das ist nicht die beste Version. Es gibt nämlich ein Asus ROG Phone 5 Pro mit 16 GB RAM, 512 GB Storage für 1200 Euro. Und letztendlich die größte, beste Version, Asus ROG Phone 5 Ultimate mit 18 GB RAM, 512 GB Storage für 1300. Von daher sind wir jetzt eben in dem Bereich wieder, wo ich dann sage, ja, okay, noch normal. Und es ist einfach nicht in Ordnung von den Preisen her. Damit zerstören die natürlich auch den ganzen Rest davon. Es ist nur ein Snapdragon 888 mit besonders viel Speicher, aber da wird auch die Konkurrenz und bietet ja auch die Konkurrenz einiges an. Ja. Und ich weiß nicht, ob Asus da sowas machen kann. Die Black Shark Gaming Phones sind im Anmarsch. Die werden preislich auf jeden Fall sehr viel interessanter sein. Und Dutzende andere Geräte mit Snapdragon 888 und viel, viel RAM sind ebenfalls im Kommen. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich der Asus nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat letztendlich. Ja, zum Beispiel ist da ja auch eines genannt, da haben wir es letzte Woche ja schon drüber berichtet, das Realme GT. Das kommt ja auch mit dem Snapdragon 888er Prozessor. Ja, ebenfalls 8 GB RAM, 128 GB Storage in der kleinen Version für $430, Leute. Ja, das ist genau das, also die Hälfte ungefähr. Und oder die 12 GB RAM-Version mit 256 GB Storage mit 510 Euro, auch hier die Hälfte günstiger, aber von der Leistung her auch ziemlich heftig. Ja. Und auch ein 4500 mAh Akku drin, 6,4 Zoll Display. Und mit Android 11 wird es ausgeliefert, 64 Megapixel Kamera mit einer 8 Megapixel Ultraweitwinkel Kamera und 2 Megapixel Makrokamera, 16 Megapixel Frontfacing, In-Display Fingerprint Sensor, 3,5 mm Klinkenstecker ist vorhanden, Anschluss, ja, 5G natürlich, und alles, was man eben sonst erwartet, 65 Watt Super Dart Flash Charging. Die Namen für das Schnellladen werden immer lächerlicher, aber wie auch immer. Auch das hat eine 20:9 Aspect Ratio und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Und HDR 10 Plus. Und also das ist einer der Anwärter, die bei mir relativ weit vorne mit dabei sind. Ich werde wohl, bin noch nicht 100% sicher, aber ich werde wahrscheinlich hier in den Shownotes die Smartphone-Hitliste von mir verlinken mal wieder, weil sich da etwas getan hat. Ich muss mal gucken, ob ich nachher noch dazu komme, das alles zu aktualisieren. Wenn ja, findet ihr dann die neueste Version in den Shownotes. Und da werde ich das natürlich auch berücksichtigen, aber auch einige andere, die mir sehr gefallen momentan. Und ja, alle Geräte sind relativ günstig, die da drauf sind, aus einem ganz einfachen Grund, weil die müssen nicht teurer sein. Ich halte das bei den teuren Geräten, halte ich das einfach für eine Verarschung. Ein anderes Wort fällt mir nicht dafür ein, Verarschung von den Leuten, die denken, sie hätten dann ein besseres Gerät, nur weil da irgendein anderer Name draufsteht. Das ist für mich einfach unglaublich, sowas. Und wie gesagt, bei diesen Geräten, diesen Preislagen, ist grundsätzlich eine Frechheit. Das würde ich noch nicht mal kaufen, wenn ich Millionär wäre, würde ich mir so ein Gerät kaufen, ja, weil es einfach nur der komplette Blödsinn ist. Ja. Anscheinend bin ich aber mit dieser Auffassung auch nicht ganz so alleine, denn das GT ist ein richtiger Verkaufsrenner geworden, ja. Ein Superhit ist es geworden. Das heißt, hier muss ich aufpassen, dass wenn ich mir das kaufen möchte, dass ich das auch noch bekomme. Ja? Und da ging es richtig los. Unglaublich, was da abging bei Realme. Ich glaube, die haben das selbst nicht so erwartet, aber immerhin, sie können bisher die Nachfragen decken. Das ist ja schon mal was. Satte Zuwächse bei Realme auch im dritten Quartal 2020 wurde ja schon eine Steigerung von 132% hingelegt. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass Realme bis vor kurzem kaum außerhalb Chinas bekannt wurde und jetzt hier das Gerät international vermarktet wird. Zwar noch nicht erhältlich ist, aber international vermarktet ist. Das ist schon eine gute Sache. Und übrigens auch hier 25 Watt, habe ich glaube schon gesagt, ja, Charging ist auch nicht schlecht für denjenigen, der hier krampfhaft versucht, einen Haken zu finden, warum das so viel günstiger ist. Nee, es gibt einfach keinen Haken. Das ist einfach nur deswegen so, weil die nicht so unverschämt sind. Ja, ganz einfach. So, das Huawei Mate 40e ist aufgetaucht. Und das ist mal wieder so bezeichnend dafür, wie es momentan abgeht. Und Huawei tut sich da auch nicht mit Ruhm bekleckern. Das habe ich ja schon gesagt, das Mate 40 ist für mich auch vom Preis her natürlich gestorben, weil das genau dieselbe Frechheit ist wie bei den meisten Anbietern auch. Huawei hat zwar noch hier den ganz klar diesen Bonus, weil hätten die das jetzt günstiger gemacht, hätten sie mehr verkauft, aber sie haben ja nicht mehr Prozessoren. Das geht nicht. Und damit können die eben auch nicht so günstige Preise machen, weil es vollkommen sinnlos ist. Ja, wir können ja kein Gerät machen, das geht weg wie die warme Semmeln. Und die haben aber keine Stückzahlen davon. Also was macht man? Man verkauft die Geräte, die man hat, so teuer, dass sie zwar weggehen, aber eben, ja, dass man nicht die Tür eingerannt kriegt. Und was macht man mit defekten Prozessoren? Also Prozessoren, das hört sich jetzt so schlimm an, aber Prozessoren, die eben nicht die Qualitätsstandard erfüllen, um eben in so ein Top-Gerät reingebaut zu werden. Genau. Man macht, recycelt die quasi nochmal. Das wurde schon öfters gemacht, übrigens auch beim Amiga wurde das so gemacht. Ja. die Prozessoren, die schlechter Qualität hatten, zum Beispiel dann ging die FPU nicht, ja, zuverlässig, also haben die diese in einer anderen Version verkauft, ohne FPU, die wurde quasi abgeschaltet dann, und dann konnte man aber den Prozessor weiterhin benutzen. So, so was Ähnliches, ja, wird hier auch gemacht beim Mate 40E. Ja, die benutzen nämlich einen Kirin 9000E Prozessor und das ist nichts anderes als ein minderwertiger Kirin 9000. Ja, das hört sich zwar, wie gesagt, schlimm an, aber gut, es ist ja halt so, dass eine kleinere Reihe, eine Sparreihe sozusagen, ja, eben auch schlechtere Leistungsdaten hat. Von daher ist es ja alles okay. Der Prozessor so funktioniert einwandfrei, nur eben mit verringerter Leistung. Was nicht okay ist, ist dann eben der Preis dafür. Ja, also, ich meine, das, wenn man so ein günstiges, so ein abgespecktes Gerät hat, und das ist nun mal so, nicht nur prozessormäßig, sondern auch sonst, da muss man natürlich auch gute Preise machen. Ja, aber da ist es eben nicht so weit her davon. Diese Version, das Mate 40E mit 8 GB RAM, 128 GB Speicher, was an sich schon schlecht ausgestattet ist, kostet $700. Also für ein abgespecktes Mate 40 $700, naja, 8 GB, 256 GB Storage für $780, das reißt nicht mehr raus. Ja. Und von daher ist das auch wieder so eine Geschichte, wie ich auch schon gesagt habe, es ist in Mode gekommen, man haut ein Telefon raus mit unglaublichen Leistungsdaten, sondern mit unglaublichen Preisen. Mit normalen Leistungsdaten, ja. Dann haut man noch ein anderes Gerät raus, mit schlechteren Leistungsdaten, aber nur unwesentlich weniger Preis. Dann kann man sagen, ja, man hat hier noch ein günstiges Gerät im Angebot. Ja. Also, das ist wirklich eine Situation momentan, die nicht sehr zufriedenstellend ist, ob das jetzt hier hätte sein müssen, dass die so teuer sind, diese abgespeckten Versionen mit diesem verkrüppelten Prozessor, dass die ja dann so teuer sein müssen, das wage ich noch zu bezweifeln. Vielleicht hätten die da auch wirklich können ein günstigeres Gerät anbieten, so dass auch eine Nachfrage große entsteht, denn das sind immerhin Ausschussware. Vielleicht haben die da auch nicht so viel Ausschussware, okay, gut, aber hier, das finde ich nicht ganz so gut. Ihr merkt schon, ich bin nicht mehr zufrieden mit dieser Entwicklung bei Huawei, denn diese Geschichte, wie das momentan gehandhabt wird von Huawei, war am Anfang okay, jetzt ist es mehr als unbefriedigend. Und eine Erklärung wird nicht gegeben, als ob man das als Kunde einfach so hinter schauen würde, ja, wieso etwas passieren kann, dass die Geräte so teuer werden, obwohl man gerade seinen Zugang zu dem Google Play Store verloren hat. Das muss man einem normalen Kunden auch erstmal erklären, ja. Und von daher ist diese Situation mehr als unbefriedigend. Ich bin ja eigentlich großer Huawei-Verfechter, aber ihr wisst ja, ich lebe nicht für eine Firma. Ja, bei mir muss man sich jeden Tag wieder neu beweisen, ja, als Firma. Ich habe keine Markentreue. Sowas gibt es bei mir nicht. Bei mir kriegt die Treue derjenige, der da der Beste ist. Und dazu gehört aber auch der beste Preis. Ja, ich habe das schon mal gesagt, das beste Gerät nützt nichts, wenn der Preis schlecht ist. Umgekehrt natürlich auch, ja. Einfach nur ein billiger Preis und ein mieses Handy, das geht auch nicht. Und von daher ist ganz klar, man könnte es mit dem Motto von Queen, was mal im Lied gesungen wurde, ganz gut hinkriegen, ja. I want it now, I want it all, I want it now. So sieht es aus, ja. Ganz einfach. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich will alles, ich will es jetzt und ich will den besten Preis. Zack. Okay? Möglichst geschenkt. So sieht es aus, ja. Ich bin ehrlich. Ja? Bin nun mal eben sowas. So jemand, der auch nach dem Preis beurteilt, ja, ein Gerät mit Snapdragon 888, 12 GB RAM, 256 GB Storage ist gut, wenn das Teil 600 Euro kostet. Ja, wenn es 700 Euro kostet, ist es, naja. Und wenn es über 800 Euro kostet, dann ist es uninteressant. Ja, einfach nicht okay. Preis-leistungsmäßig nicht okay. Ganz einfach. Uiuiui. Ja, ich kann ja heute mal wieder so ein Rant loslassen. Ne? Hab ja noch ein bisschen Zeit. Wie viel haben wir denn? Also für Rants ist immer noch Zeit. Ne? Und OnePlus Watch beispielsweise, da könnte ich ein Rant loslassen, habe ich gedacht. Ja? Aber ich glaube, hier kann ich mich dann zurücklehnen und sagen, ah, okay, wenigstens da haben sie wohl sich nochmal zusammengerissen, ja, und haben kein iWatch-Clone rausgebracht, Apple Watch-Clone, ja, wie so viele, ja, mit diesen unsäglichen, rechteckigen und auch noch im Porträtmodus Uhren, ja, furchtbar. Da muss man schon irgendwie so eine Hipster-Arte haben für sowas, ne? Sondern die haben dann letztendlich doch ein rundes Display gemacht. Eine Uhr, ja, rundes Display, gar nicht schlecht, ja, die glauben das. Das hat sich bewährt, wenn ein Zifferblatt rund ist, ja, dass man eine runde Uhr nimmt. Das ist schon nicht schlecht, ja. ja, Sarkasmus, ich sprudel gerade wieder über vor Sarkasmus. Die Watchfaces, die hier jetzt da zu sehen sind, erstmal, die sind alles andere als zufriedenstellend. Das ist eine Katastrophe. Ich hoffe, dass es da noch was anderes gibt. Bin mir aber ziemlich sicher, dass gerade bei Firma wie OnePlus, die ja stark mit der Community zusammenarbeitet, bald auch eine Unmenge an Watchfaces gibt, ja, die eben dann für die Leute auswählbar sind. Ich meine, wenn Honor das und Huawei das für seine Uhren gut hinbekommt, mit hunderten von genialen Watchfaces, ja, dann wird es sicherlich OnePlus auch hinkriegen. Klar, ein paar Jahre brauchen die vielleicht noch Zeit. Das ist ja immerhin die erste Smartwatch von OnePlus. Ja. Am 23. März soll die dann vorgestellt werden. Näheres wie den Preis wird man dann erfahren und auch was da dann da hinten steht, ist es eine Android Wear Smartwatch, ist es ein eigenes System und so weiter und so weiter. Das alles wird man dann am 23. März erfahren. Der Preis ist natürlich auch hier der wichtigste Faktor. Momentan ist preis-leistungsmäßig die Amazfit T-Rex und die Honor Watch GS Pro unschlagbar, was die bringen dafür, zumindest bei der GS Pro, wenn man die ganzen Rabatte abzieht, die es immer noch gibt, ja, dann ist es wunderbar und von daher mal gucken, ob die dagegen anstinken können, gegen diese geballte Power, ja. Sozusagen. Ich meine, es kommt ja immer drauf an, also wenn man so ein OnePlus-Fan ist und hat jetzt sein OnePlus-Gerät, plant vielleicht OnePlus 9 zu kaufen und man kriegt jetzt so ein OnePlus-Watch, die Möglichkeit dazu, hier so eine zu kaufen, das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Mhm. Also kann man doch vielleicht schwach werden. Hat so ein Quietschen im Hintergrund gehört, das ist meine Trinkflasche, ja, also die mache ich das manchmal hier so auf, ne? Ja? Ist halt so, ja. Xiaomi hat ja dasselbe abbekommen, was Huawei abbekommt, nämlich ein Ban in den USA oder in bestimmten Bereichen. Ja, so hat es bei Huawei auch angefangen. Ne? Aber Xiaomi ist rechtzeitig dagegen gerichtlich vorgegangen und hat jetzt tatsächlich von einem Gericht auch Recht bekommen. Und das Gericht hat das Vorgehen der US-Regierung, also ein US-Gericht hat das Vorgehen der US-Regierung als nicht legal gewertet. Und somit ist das jetzt erstmal in der Form vom Tisch. Wenn die Regierung dann noch was anderes gegen Xiaomi machen will, muss sie da was Neues hervorbringen. Und nach diesem Gerichtsurteil sind auch die Aktien gleich wieder 10% gestiegen. Ja, also dein Unternehmen ist zwar 10% gestiegen, gar nicht so schlecht. Mal sehen, wie das noch wird. Gegen Biden Xiaomi hat Biden ja noch nichts gesagt. Ganz im Gegenteil zu Huawei. Da sollen die Sanktionen gegen Huawei sogar noch verschärft werden. Ne? Also, weiß auch nicht. Es ist also dieser offene Rassismus, der in der US-Regierung an den Tag gelegt wird, ist einfach traurig. Ne? Also, das ist einfach so. Ich weiß auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich habe alles Mögliche schon gesagt. Okay, ich würde mir lieber ein Huawei-Gerät holen und ein Xiaomi-Gerät als irgendein Gerät, was jemals die amerikanische Grenze überschritten hat. Denn da ist nämlich garantiert NSA-Spyware drin. Ja, das ist eigentlich ja schon ein offenes Geheimnis. Das ist ja schon belegt worden auf Cisco-Routern beispielsweise und so weiter. Aber das scheint ja niemand zu interessieren, ne? Weil es sind ja die guten Themen. Ja, genau. So, okay. Chipmangel, das ist noch eine Sache, die hat mich sehr, die Meldung hat mich sehr überrascht, beziehungsweise auch sehr getroffen, denn das könnte meinen Zeitplan, hier ganz locker mit dem Handy abzuwarten, durcheinander bringen, ja. Ein Chipmangel wird für die Smartphones ab April 2021 erwartet. Nicht nur die PlayStation kann deswegen nicht genug Stückzahlen liefern. Viele andere Elektronikfirmen haben da auch Probleme. Nvidia kann keine Grafikkarten mehr produzieren, keine High-End-Grafikkarten mehr. Jedenfalls nicht genug, noch nicht annähernd genug. Es gibt zu wenige Zusatzchips und das betrifft nun auch hier die Smartphone-Welt, denn gerade von Qualcomm wird signalisiert, dass sie nicht mehr genug Chips haben. Wunderbar. Und das bedeutet, die Geräte können dann auch knapp werden. Ich möchte es ja kaum sagen, aber sogar noch teurer werden. Schlimmer noch, einige Geräte werden vielleicht nicht mehr erhältlich sein. Ich hoffe, dass zumindest die chinesischen Anbieter, die mich hauptsächlich interessieren, wie ich eben gesagt habe, ja, dass die da Alternativen noch haben. Ich bin ja nach wie vor sehr interessiert an Geräten, die den MediaTek-Chipsatz haben. Ich hoffe, dass die eben nicht von diesem Chipmangel betroffen sind und vielleicht können die dann auch dieses noch ausnutzen, dass sogar noch mehr MediaTek-Chips letztendlich auf den Markt kommen, wie eigentlich vorgesehen. Mal gucken. Allerdings scheint das Problem auch sehr tief zu liegen. Wie gesagt, auch die Zusatzchips sind davon betroffen, nicht nur von einem Anbieter. Hintergrund ist natürlich auch der, dass die Handelsbeziehungen zwischen China und den USA so schlecht werden, dass an einer Stelle Knappheit herrscht für angelieferte Waren, um Sachen zu produzieren. Dadurch gibt es natürlich auch weniger produzierte, gefertigte Chips wiederum zu exportieren. Ja? Weil was die Politiker offenbar nicht so wahrhaben wollen, ist, dass man halt mit China am besten zusammenarbeitet. Sonst haben wir ein kleines Problem. Ja? Nämlich, dass wir keine Chips mehr haben. Ja? Und wenn Sachen nicht nach China geliefert werden wegen Sanktionen, dann können die auch weniger produzieren und uns zurückliefern. Und es tut mir mal leid, aber macht ein beliebiges elektronisches Gerät auf Ja, und dann forscht mal nach, guckt mal jedes Bauteil nach, vom Transistor, Widerstände, ICs, Chips und guckt mal nach, woher die Teile kommen. Jede Wette, mehr als 60% aller elektronischen Bauteile in euren elektronischen Geräten kommen aus China. Und wenn dort auch nur eine Komponente davon nicht in Stückzahlen gefertigt werden kann, dann hat die Welt ein Problem. Aber naja, ich sag mal, es ist vielleicht schwierig, so 70-jährigen Politikern klarzumachen, wie die Welt der Elektronik funktioniert. Ja, also weiß nicht. Ne? Der Drucker ist nicht das Wichtigste am Internet, um sich die Mails ausdrucken zu lassen. Ne? Es ist nicht das Wichtigste. Aber naja, das werden die nie mehr lernen. Ich hoffe nur, die Menschheit hat's kriegt diese Phase noch rum, ja, bis dann endlich mal Leute in die Regierung kommen, die sich auch mit Technik so weit auskennen, um zu verstehen, wie die Verbindungen in der modernen Welt eben sind. Ja, früher, beispielsweise im Kalten Krieg, da hat man so noch so einen Überblick gehabt. Ja, da gab es auch so einen Status quo, der unbeliebte Status quo. Der ist dafür verantwortlich, dass wir heute noch existieren. Vielleicht sollte man sowas mal wieder in die neue Zeit übertragen, sonst, naja, ich weiß nicht, ob wir die nächsten 40 Jahre dann noch überleben, wenn es so weitergeht. Düstere Aussichten. Und am Ende des Newsblocks bleibt mir da auch nichts mehr weiter hinzuzufügen. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, bei wie viele Minuten wir sind. Ach ja, es geht ja einigermaßen. Die Community war wieder extrem inaktiv. So, naja, habe ich mir das eigentlich auch gedacht. Ich habe dann nicht viel erwartet. Ich poste ein Bild. Und zwar, Moment mal, jetzt gerade, zack, in die Community von der App der Woche. Und ich sag mal, ihr wisst ja, ich bin auf dem Retro-Trip, ne? Wie schwer, wenn ihr die Videos bei uns nicht gehört habt, wisst ihr das auch, schwer zu überhören. Und auch wenn ich momentan so Richtung Amiga gehe, ich habe mich übrigens entschlossen, ja, ich werde nicht hier meinen alten Amiga komplett in ein aktuell funktionierendes System umwandeln. Das hatte ich eigentlich vorgehabt. Ja, das wäre allerdings mit sehr viel Aufwand, sehr viel Geld verbunden gewesen. Beispielsweise neue Hardware kaufen, um SD-Karten, ja, oder Kompaktflash-Karten eben zu nutzen, ja, anstatt eben alte Festplatte oder Diskettenlaufwerke und so weiter. Ja. Aber ich will immerhin noch restaurieren, das heißt zumindest soweit säubern, die geplatzte Batterie entfernen, hoffentlich die Platine noch retten, ja, alles soweit machen, dass das Gerät funktioniert mit der ursprünglichen Software drauf. Und aber mehr werde ich dann nicht machen. Ja. Und die Nutzung, die werde ich jetzt über die Emulation machen, über den Pi 400. Wie gesagt, genaueres erfahrt ihr in der Rivus Wochensicht darüber. Aber letztendlich natürlich hat das auch Auswirkungen hier auf, klar, auf die Nutzung vom Smartphone. Und wenn ich an Retro-Sachen denke, denke ich hauptsächlich an alte Sounds. Amiga war ja riesig bekannt dafür. Da habe ich übrigens für nächste Woche was. Ja, aber diese Woche bin ich noch eine Stufe hinter dem Amiga, nämlich beim C64. Und da habe ich einen neuen Chiptune Music Player gefunden, der auch optisch sehr stark an den C64 erinnert. Deswegen habe ich das Bild auch gepostet. Ja, eben mal, dass ihr das mal sehen könnt in der Line-Community. Link findet ihr übrigens in den Shownotes, ne, sage ich jetzt gleich schon mal. Und Der hat sogar einen Equalizer drin, auf Textbasis. Wie geil ist das denn? Ja, cool. Und ihr wisst also schon, ne, was das heißt, SID Player. Und der nennt sich SID Amp. Einer der genialsten SID Player, die mir in letzter Zeit unter die Augen getreten sind. Jetzt auch mit deutlich besserer Unterstützung. Ich glaube, der ist mir vor einiger Zeit, habe ich den schon mal gesehen, ist aber, glaube ich, durchgefallen. Deswegen hatte ich damals den Modo Player genutzt. Der hat allerdings Probleme mit dem aktuellen Archiv von den SID Modules. Ja. Und da brauche ich jetzt gar nicht groß weiter zu erklären, das musste man dort manuell machen und installieren. Das müsst ihr mit diesem nicht mehr. Ihr startet einfach nur den SID-Amp, der lädt von euch die aktuelle Version von diesem HSVC, heißt das, glaube ich, ja, diese Sammlung von SID-Modulen herunter, entpackt die auf euer Smartphone, das sind etwa 300 noch was Megabyte, coole Sache, und dann könnt ihr loslegen. Ihr könnt also den Player dann starten, ja, so, und dann könnt ihr Musik abspielen, wie zum Beispiel hier dieses Lied da, Kommando kennt ihr alle schon, Crazy Comets, das ist auch von Rob Hubbard, ja, hier zum Beispiel, ja, so, ja. Sehr cool. Ja, weiß nicht, wie lange ich das hier abspielen kann, ohne dass es Probleme gibt. Ne? Mhm. Ja, ja. Also da muss ich sagen, das tut sofort Erinnerungen wecken. Ne? Cool. Das Teil habe ich in der Schule, ja, habe ich das Teil vorgespielt. Die Leute waren begeistert, ja. Sogar die Lehrer haben ihre Arbeit unterbrochen, haben zugehört, ja. Weil die so fasziniert waren davon. So ist das, ne? Technik, die begeistert. C64. So ist das. Also SID-Amp auf jeden Fall kostenlos im Play Store zum Herunterladen. Das habe ich auch außerhalb vom Play Store nicht gefunden. Vielleicht kann sich die Firma ja irgendwann mal dazu aufraffen, das auch als Sideload anzubieten für die Leute, die keinen Zugriff auf den Play Store haben, aber im Play Store jedenfalls ganz einfach zu finden. Wie gesagt, installieren, und dann werdet ihr aufgefordert oder werdet ihr gefragt, soll er die herunterladen, diese Library. Wenn ihr ja sagt, dann wird es auch tatsächlich gemacht. Geht relativ schnell, auch zu entpacken geht relativ schnell. Und dann habt ihr zack die ganzen Modules drauf. Ich weiß nicht, wie viel Module das sind. Müssen wir mal gucken. Ich kann mir das nie merken hier. CSV oder wie? Wie war das nochmal? Nein, nicht HCSV. Oh nein. Ist das echt schlimm. Genau, High Voltage SID Collection, also HVSD, so, na, HVSC ist ja die Seite, ich weiß auch nicht. Ich bin zum Wahnsinnig, deswegen kann ich mir das nicht merken. Ne? HVSC, Nummer 74, das ist jedenfalls die aktuelle Version, und steht da irgendwo die Anzahl der Module, die würden mich mal interessieren. Nee, also zu viel oder so, ich weiß nicht. Unmengen jedenfalls an Daten, wie gesagt, über 300 Megabyte an SID-Modulen, und also die SID-Modulen sind lächerlich klein normalerweise, ja, und da wisst ihr also schon, wie viele Dateien da dann möglicherweise drauf sind. Ah, da steht es ja ganz groß, ne, ja, sollte ich mal diesen großen Counter sehen, 53.669 SID-Soundfiles. Also, ja, Tracks. Ja, Wahnsinn. Cool. Ich bin echt begeistert, dass es sowas gibt. Und dort sind wirklich alle aktuellen Sachen drin. Und ja, privat, ne, kann man ja auch mal hin und kann man ja auch mal so einen Remix davon machen. Ich sag deswegen privat, weil manche dieser Dateien sind natürlich auch, die dürft ihr nicht einfach so wiederverwenden oder so. Ja. Da am besten die Copyright-Notizen dazu lesen auf der Seite hvsc.c64.org. Ja, genau. Gut, also Sitamp kostenlos im Play Store und dann ab in die 80er. Ja. Wir sind am Ende der Sendung, am Ende vom Uncast für diese Woche natürlich. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Ja, in der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Kommentare, Fragen und so weiter und so weiter. Link dazu findet ihr in den Shownotes und die findet ihr in eurem Podcast-Player. Ja, dort ganz unten findet ihr den Link zur Line-Community, aber auch Links zu den Themen, die heute behandelt wurden. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.